إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählte ab und zu hier und dann Geschichten der vorausgegangenen Gesellschaften, Geschichten der vorausgegangenen Ummas, Geschichten, die uns eine Lehre sein sollen, Geschichten, die einen Weg zu deinem Herzen finden sollen, Geschichten, von denen wir einen Nutzen, eine Lehre ziehen können. Und wir wissen, Geschichten, sie sind ein Transportmittel der Botschaft direkt in die Herzen, denn sie kommen an. Und gute Geschichten, aufrichtige Geschichten, kann man sogar Soldaten Allahs nennen. Sie sind ein Nutzen. Heute werden wir eine Geschichte, die in Bukhari in Muslim vorkommt, durchnehmen, inshallah. Diese Geschichte hat sehr viel Nutzen. Eventuell ist sie bekannt, denn sie hat sehr viel Nutzen, erst aus dem man ziehen kann. Eine Geschichte über die Wichtigkeit der Bittgebete der Eltern. Eine Geschichte über die Wichtigkeit der Ehrung der Eltern. Eine Geschichte über die Wichtigkeit des Wissens. Eine Geschichte über die Wichtigkeit des Wissens in Bezug auf Pflicht und freiwillige Taten. Eine Geschichte über das Wissen über die der Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala, über die Gewissheit darüber, über das Vertrauen von Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Geschichte über die Schlimmheit der Gerüchte, über Klatsch und Tratsch. Eine Geschichte, dass man nach der Wahrheit immer suchen sollte. Eine Geschichte, wenn die Fitna der Frau auf einen zukommt und die Gewaltigkeit, wenn man sie ablehnt, wenn man sie besteht, diese Prüfung. Eine Geschichte, die uns zeigt, wie wichtig das Gedenken Allahs ist, dass wir uns immer und ständig mit Allah subhanahu wa ta'ala verbinden. Eine Geschichte, die uns zeigt, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala im Guten erwähnen, dass er uns in unserer Notsituation nicht im Stich lässt und er uns hilft, und eine Geschichte, die uns zeigt, dass auch wenn wir wenig wissen, dass wir danach handeln und dass das uns zu einem aufrichtigen Diener macht. Und diese Geschichte, sie handelt von dem Diener Jurayj. Von dem Diener Jurayj. Eine Geschichte von Bani Israel, von den Söhnen Jakub alaihi salam. Dieser Diener Al-Jurayj, er war ein rechtschaffener Diener, ein normaler, rechtschaffener Mann. Er hatte nicht viel Wissen, aber er war rechtschaffen und aufrichtig in seinen Taten. Und dieser Mann, er betete fast 24 Stunden, kann man sagen. Er schlief ein bisschen, er aß etwas und betete. Dieser Mann hat sich neben seinem Haus einen kleinen Gebetsraum gemacht. Er hat diesen Gebetsraum ein bisschen angehoben und einen Gebetsraum aus normalen Stein und Lehm gebaut. Nicht aus teurem Material, etwas Normales, Leichtes, Günstiges gebaut. Ein Raum, wo er nur für Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah macht, Anbetung macht. Und dieser Raum war ein besonderer Raum für ihn, und er verbrachte fast seine ganze Zeit darin. Und er war bekannt unter den Leuten. Wenn man sagte Jurayj, dann wusste man, ein rechtschaffener Diener, der betete, fastete und sich anstrengte in der Anbetung. Er war bekannt als rechtschaffener, ehrlicher, aufrichtiger Mann unter den Leuten. Und er war bekannt für seine viele Anbetungen unter den Leuten. Der Diener Jurayj, eines Tages, als er am Beten war, kam seine Mutter. Und er war das einzige Kind von seiner Mutter. Und seine Mutter kam natürlich ab und zu, um ihn zu sehen oder um etwas von ihm zu wollen, damit er ihr hilft und so weiter. Diese Mutter kam eines Tages und machte ihre Hände so über ihre Stirn, weil die Sonne schien stark und der Der Platz, wo er betete, war hoch. Und er schaute nach seinem Sohn, nach ihrem Sohn. Und sie schaute nach ihrem Sohn und sah ihn beten in seinem Gemach, kann man sagen, in seinem Gebetsplatz. Und sie rief ihm zu: Ja, Jureyj, hier ist deine Mutter. Komm hinaus, komm heraus, rede mit mir. Ja, Jureyj, hier ist deine Mutter. Und Jureyj war im Gebet, im freiwilligen Gebet. Und er betete sehr viel und sehr oft. Er war im freiwilligen Gebet. Und im Gebet, er sprach mit sich selber, als er seine Mutter hörte. Er sagte: ja Allah, meine Mutter oder das Gebet? Ja Allah, meine Mutter oder das Gebet? Ja, und so wie Allah subhanahu wa ta'ala das wollte, hat er sich für das Gebet entschieden. Und seine Mutter hat sich dann abgewendet, traurig ist dann nach Hause gegangen, weil sein Sohn ihm nicht geantwortet hat. Am zweiten Tag ist die Mutter wiedergekommen. Ja, am zweiten, darauffolgenden Tag ist die Mutter wiedergekommen. Und Jureyj war wieder am Beten. Er sagte: Ja Jureyj, hier ist deine Mutter. Komm hinaus, hier ist deine Mutter. Und er sagte wieder: Ja Allah, meine Mutter oder das Gebet? Ja Allah, meine Mutter oder das Gebet? Und er entschied sich wieder für das Gebet. Oh Jureyj, du hättest doch beten und danach zu ihm gehen, zu deiner Mutter gehen können. Du hättest doch beides erfüllen können. Nein, er war in der Anbetung. Er verhielt sich so, bis seine Mutter wieder zurückging. Traurig, gebrochenes Herzens. Am dritten Tag kam wieder die Mutter wieder zu ihm und sah ihn wieder beten. Er war wieder in seinem Gebetsgemach und er betete dort. Sagte: Ja Jureyj, hier ist deine Mutter. Komm heraus, hier ist deine Mutter. Und er war wieder am Beten. Und er sagte: Ja Allah, das Gebet oder meine Mutter? Ja Allah, das Gebet oder meine Mutter? Und er entschied sich wieder für das Gebet. Und Mütter, sie meinen es nicht böse, aber wenn sie nicht mehr können, dann schimpfen sie mit einem. Dann eventuell verfluchen sie einen. Dann machen sie Bittgebet gegen einen. Und diese Mutter, sie war eine gute Mutter, aber sie ist auch ein Mensch. Und sie hat ein Bittgebet gemacht. Und sie hat gesagt: Oh Allah, hat ihre Hände gehoben und gesagt: Oh Allah, lass ihn nicht sterben, bis er die Gesichter der Prostituierten in der Stadt gesehen hat. Oh Allah, lass ihn nicht sterben, bis er die Prostituierten in ihre Gesichter gesehen hat. Und er war am Beten und er hat das gehört. Aber er hat trotzdem weiter gebetet. Er war bekannt unter den Leuten. Und eines Tages kam eine Gruppe zusammen und sie haben gesagt: Jureyj, Masha'Allah, ein guter, rechtschaffener Mann und so weiter, haben ihn gelobt und geehrt und er weiß von gar nichts. Und da war eine junge Prostituierte, eine Frau, sie hat das angehört und sie ist zu diesen Leuten gegangen, hat gesagt: Was haltet ihr davon, wenn ich diesen Mann verführe? Guck mal, ich bin schön und hübsch und ich schaffe jeden Mann zu verführen. Was haltet ihr davon? Ich gehe und verführe diesen Mann und dann werdet ihr schon sehen, ob er ein guter, rechtschaffener Mann ist oder ein Heuchler und Betrüger ist. Und schaut mal, wie der Shaitan kommt. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest, egal wie wenig Wissen du hast, aber du betest Allah subhanahu wa ta'ala an, dann prüft dich Allah subhanahu wa ta'ala. Er schickt dir eine Prüfung. Und die Prüfung der Frau für den Mann ist eine gewaltige Prüfung. Eine gewaltige Prüfung. Auf der einen Seite hat er jetzt erstmal das Bittgebet von seiner Mutter gegen ihn. Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt dieses Bittgebet. Er lässt es ihm dies jetzt noch auf ihn zukommen. Auf der anderen Seite kommt jetzt die Fitna der Frau. Die Fitna der Frau. Sie geht zu ihm hin, diese Prostituierte. Sie geht hin und sie bietet sich ihm an. Und sie entblößt sich vor ihm. Und er lehnt es ab. Sie sagt: Geh weg, ich will dich nicht. Ich will nur Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist weder verheiratet noch Kind. Er ist nur mit Allah subhanahu wa ta'ala beschäftigt. Sie sagt: Geh weg. Und diese Frau ist verzweifelt. Sie sagt: Was? Wie? Ich bin die Hübscheste. Keiner hat mir bis jetzt abgesagt. Der sagt mir ab. Sie probiert zweiter Tag, dritter Tag. Und jedes Mal, wenn sie da hinkommt, er lehnt jedes Mal ab. Und jedes Mal, wenn sie da hinkommt und er ablehnt, gibt es ein Hirte, der in der Nähe von seinem Gebetsraum seine Schafe hütet. Und sie geht hin und sie unterhält sich und beschäftigt und spielt ein bisschen mit ihm. Ja? Und irgendwann, sie hat die Schnauze voll, weil sie kann ihn nicht rumkriegen. Und er sagt: Ich werde die heimzahlen. Und Frauen, ungläubige Frauen, Frauen, die kein Iman im Herzen haben, Frauen, die mit Shaitan beflüstert sind, ja? Wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen, dann sie werden sauer und sie wollen dir einen Trick machen, eine List machen. Also sie wollen dich einsperren, so wie es bei Yusuf a.s. war, weil sie nicht bekommen hat, was sie wollte. Sie wollen dir das heimzahlen. Wie, du nimmst mich nicht und ich biete mich die Hand und ich bin die Beste und Hübscheste? Und dann geht sie zu diesem zu diesem Schafshirten und macht mit ihm und verzaubert ihn und macht mit ihm Zina. Macht mit ihm Zina. Und Zina war damals auch eine große Straftat und man wurde dafür auch bestraft. Ja, zu Zeiten von Bani Israel war Zina auch eine große Tat und man wurde dafür auch getötet oder gehängt, je nachdem. Auf jeden Fall hat sie mit diesem Mann gemacht, was sie gemacht hat, und sie wurde dadurch schwanger. Und sie, in dieser Zeit ist sie nicht mehr in die Nähe von Jurej gekommen. Sie wurde schwanger und sie hat dann dieses Kind gebärt. Als das Kind auf die Welt kam, ein, zwei Tage, die Leute kommen zu ihr, sagen, und sie wissen, sie ist eine Prostituierte, sagen, von wem ist dieses Kind? Von wem hast du dieses Kind? Und sie sagt, soll ich sagen, von wem das Kind ist? Sie ruft mal alle Leute zusammen. Und sie ruft alle Leute zusammen. Und sie bringt alle Leute zusammen. Und sie sagt, wisst ihr, wem dieses Kind gehört? Wisst ihr, wer mich geschwängert hat und dieses Kind gehört? Die sagen, ja, wem gehört es? Die sagen, Jurej, dem Diener, dem Rechtschaffen, wo ihr als Rechtschaffen behandelt. Er hat mit mir gemacht, was andere auch mit mir gemacht haben. Und er hat mich geschwängert und das Kind ist von ihm. Und die Leute, wie? Unser Jurej? Der Jurej, der aufrichtige Jurej, bei dem wir lernen, von dem wir hören, der uns Nasiha gibt, den kein besserer Mensch gibt außer ihn. Der Jurej hat das gemacht. Und manchmal, man sagt, wenn große Personen fallen, dann fällt die Gemeinschaft. Und man sagt, wenn ein Alim fällt, so fällt Al-Alam, die ganze Welt. Ha? Wenn der Gelehrte fällt, dann fällt die ganze Welt. Und sie waren erschüttert über diese Nachricht. Ha? Und sie haben nicht darüber nachgeforscht. Sie waren einfach nur erschüttert darüber. Sie haben nicht zugehört, dass es eine Prostituierte war, die sowieso lügt und betrügt, um das zu bekommen, was sie will. Sie haben nur gehört, Jurej hat das getan und hat jetzt ein Kind. Ha? Und sie haben ihre Gabel und Messer und Hammer und was sie gefunden haben, um ihn zu packen und zu schlagen, sind zu seinem Gebetsraum. Und der Mann, er weiß von gar nichts. Er ist am Beten. Und die kommen, sagen, ja, Jurej, komm hier raus. Ja, Jurej, komm raus. Und er ist am Beten. Er ignoriert diese Sache. Er ist nicht bei seiner Mutter rausgegangen. Wieso soll er bei denen rausgehen? Ja. Und dann fangen sie an, sein Gebetsraum kaputt zu machen. Sie schlagen es zusammen mit dem Hammer und Meißel und was sie finden. Schlagen den Gebetsraum zusammen. Und er unterbricht sein Gebet. Streckt seinen Kopf raus. Ah, dieser Rechtschaffene, Diener Allah, sagt, was macht ihr da? Warum macht ihr das? Wieso macht ihr das? Ja, komm raus, du Heuchler, du Betrüger, du Munafir, du so und so. Beschimpfen ihn auf das Schlimmste. Sag ich, warum sagt ihr zu mir so etwas? Was habe ich euch getan? Komm raus. Und sie packen ihn raus und zerstören vor seinen Augen seinen Gebetsraum, seinen geliebten Raum, wo er Tag und Nacht verbringt. Zerstören und vernichten diesen Raum. Sagen, du hast mit dieser so und so hast du Sinner gemacht und so hast sie geschwängert und du hast mit ihnen ein Kind. Die sagen, Wallah, ich habe damit nichts zu tun. Die kam zu mir, ich habe sie abgelehnt. Du jetzt lügst auch noch und sagst, dass du es nicht warst. Und sie packen ihn und fesseln ihn und schlagen ihn und bespucken ihn und schmeißen auf ihn. Sagen, was, du warst es nicht. Er sagt, ja, ich war es nicht. Aber es hat keinen Sinn, hat keinen Zweck. Sie packen ihn, sie zerren ihn und sie nehmen ihn in die Stadt mit. Auf dem Weg in die Stadt, die Leute, jeder, der ihn sieht, bespuckt ihn, beschimpft ihn, haut ihn, schlägt ihn, schmeißt auf ihn, was er findet. Subhan, schaut mal, der rechtschaffene Diener. Der Beste der Besten war bekannt. Und jetzt auf einmal ist er der Schlechteste der Schlechten. Warum? Weil man hat in ihm die Hoffnung gesetzt. Dieser Mann, der ist es. Wenn nicht er, wer sonst? Und auf einmal die ganze Ding ist zerbrochen unter denen. Und der macht auch noch Sinne. Und auch ein Kind. Und dann lügt er auch noch. Was ist das für eine Stimme? Vor uns zeigt er so und hintenrum macht er so. Ja, was ist das? Und sie packen. Und auf dem Weg, kommt er an einem Haus vorbei, ein Haus der Prostituierten. Und wie jedes Haus hat dieses Haus natürlich auch Fenster. Und alle Leute gucken und die Prostituierten strecken all ihren Kopf raus und sie gucken. Und Al-Jurej guckt in die Gesichter der Prostituierten. Ha? Und er lächelt. Er weiß in dem Moment, das Bittgebet seiner Mutter wurde angehört. Und er weiß in dem Moment, dass er damals, als er gebetet hat und seine Mutter ihn gerufen hat, das Gebet abbrechen und zu ihr rausgehen sollte. Er wusste, dass er in dem Recht von seiner Mutter eingetreten ist und er nicht ihr sein Recht gegeben hat. Er lächelt. Und dann sie nehmen ihn in die Stadtmitte, ja, zu dem Ältesten, vor allen Leuten. Und die sagen, wir werden dich hängen, wir werden dich töten. Er sagt, wer, wo ist diese Frau? Wo ist diese Frau, die über mich das sagt? Wo ist das Kind? Die bringen das Kind. Die sagen, war das der? Die sagt, ja, der war. Das Kind gehört ihm. Vor ihm noch. Ha? Die sagt, schaut mal Leute, ihr wollt mich sowieso töten. Gewährt ihr mir einen letzten Wunsch? Die sagt, ja, was willst du? Ja, was willst du? Kein Problem. Sie sagt, lass mich zwei Rekka beten. Ja, und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Und er macht Wudu und betet zwei Rekka. Ja, und bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe. Und wenn du Allah subhanahu wa ta'ala im Guten gedacht hast, er wird dich nicht im Stich lassen. Wenn du im Allah subhanahu wa ta'ala im Guten gedenkt hast, so bei Allah warst, als es dir gut ging, als du keine Probleme hattest, so ist Allah mit dir, wenn du Probleme hast. Und er hört dich sofort, wenn du bittest. Betet zwei Rekka. Er sagt, bring mir mal das Kind. Ja? Bringen sie ihm das Kind. Und er fasst mir seinen Zeigefinger, das Bauch des Kindes an. Und er sagt zum Kind, oh Kind, wer ist dein Vater? Und das Kind ist ein, zwei Tage alt. Das Kind ist ein, zwei Tage alt. Die Leute, die sind geschockt, was da redet mit dem Kind. Das ist ja total durchgedreht. Ja? Was ist los mit dem? Ja, jetzt ist vorbei bei dem. Er sagt, wer ist dein Vater? Ja, in einer anderen Prüfung hebt er das Kind dann hoch. Sag, wer ist dein Vater? Und dieses Kind, er schaut um sich und dieser Hirte war da. Und er sagt, er zeigt auf ihn und sagt, dieser Hirte, und nennt ihn mit Namen und sagt, der und der Hirte. Und die Leute, die sind geschockt. Die sagen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah hat Jureyj befreit, hat ihm diese Befleckung weggenommen. Und sie packen den Hirten und schlagen ihn und die nehmen die Prostituierte. Wie konntest du nur lügen und machen? Und die sagen, ja, Jureyj, und sie gehen zu ihm, küssen seine Hände, küssen seine Füße und umarmen ihn und sagen, bitte, es tut uns leid, verzeih uns, weil wie konnten wir nur an dir zweifeln, wie konnte das nur sein, bitte vergib uns, komm, lass uns deinen Gebetsraum aus Gold wieder bauen. Ja, wir nehmen alles Gold zusammen und basteln aus Gold. Sie sagen, nein, lass mich in Ruhe, was will ich mit eurem Geld, was will ich mit eurem Gold, was will ich mit eurem Silber, was will ich mit euren Juwelen. Aber macht so, wie er wieder war, aus einfachem Lehm und Ton und Stein, baut ihn wieder, damit ich wieder rein und beten kann. Ja, baut ihn wieder da rein. Und Jureyj wurde dann gefragt, warum hast du gelächelt, als du an den Prostituierten vorbeigingen warst? Wir sind am dich schlagen und bespucken und du siehst Prostituierte und lächelst. Du sagst, ich habe nicht gelächelt, weil sie mir gefallen haben. Ich habe gelächelt, weil als ich sie gesehen habe, habe ich mich an das Bittgebet meiner Mutter erinnert, das sie gegen mich gemacht hat. Das Bittgebet, was sie gegen mich gemacht hat. Und ich habe verstanden, dass ich falsch gelegen bin. Subhanallah, liebe Geschwister. Aus dieser Geschichte kann man sehr viel entnehmen. Und inshallah sehen wir das gleich. Bismillah, wa salatu wa salamu ala nabiyyillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Liebe Geschwister, wir haben gesehen, diese Geschichte ist gewaltig. Und aus dieser Geschichte können wir sehr viel Nutzen ziehen. Ja, und einige Nutzen werde ich euch inshallah nennen. Weil die Geschichten, die uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählte, sie sind ein Nutzen und wir müssen Lehre daraus ziehen. An erster Stelle, das Bittgebet der Eltern gegen die Kinder ist angenommen. Gegen oder für die Kinder ist angenommen. Deswegen, liebe Eltern, liebe Mütter, liebe werdende Eltern, fürchtet Allah. Und wenn euch euer Kind etwas Schlechtes tut, dann bittet für ihn und nicht gegen ihn. Denn euer Bittgebet, es kann sein, dass euer Bittgebet in diesem Moment angenommen wird. Und es gibt Eltern, die sagen zu ihren Kindern, möge dich das Erdboden verschlingen, möge dich ein Auto treffen, mögest du blind werden, möge Allah dich verfluchen. Ja, sogar gibt es Eltern, wenn sie wütend sind, sie sagen, mögest du in der tiefsten Hölle schmoren. Und diese Leute sind gläubige Muslime. Und sie sagen zu ihren Kindern so, Wallahi, ich warne dich, o Mutter, o Vater, Wallahi, dieses Bittgebet kann angenommen werden, wenn es in einer Stunde gesprochen wird, wo die Bittgebete angenommen werden. Wenn es gesprochen wird mit Aufrichtigkeit, weil du Wut hast und du willst, dass Allah dieses Kind bestraft. Subhanallah, das ist dein Kind. Du hast es auf die Welt gebracht. Du hast es erzogen. Du hast es heranwachsen sehen. Das ist deine Früchte, sind das. Wenn es schlecht spricht, dann bist du schuld. Wenn es sich schlecht verhandelt, bist du schuld. Es gibt sehr wenig Ausnahmen, die diese Regel bestätigen. Subhanallah. Deswegen, wenn du siehst, das Kind macht etwas Schlechtes oder hört nicht auf dich, mach nicht Bittgebet gegen ihn. Sei nicht gegen ihn. Du willst doch Gutes für dein Kind. Du willst doch, dass es auf dich hört. Dann sag, oh Allah, mach, dass mein Kind auf mich hört. Oh Allah, leite ihn recht. Oh Allah, zeig ihm, wie wichtig die Rechte der Eltern sind. Oh Allah, zeig ihm, Hilf ihm, zeig ihm den Weg, damit er versteht und uns ehrt. Mach Bittgebet. Und Wallahi, du wirst die Früchte sofort sehen. Du wirst die Früchte sehen. Und du siehst vielleicht dein Kind ein paar Tage, ein paar Jahre später, er entwickelt sich zu einem rechtschaffenen Mann, zu einer rechtschaffenen Frau. Und küsst deine Hände und küsst deine Füße und ist dein Diener. Und sagt, wie konnte ich nur so schlecht sein zu dir? Nur durch dieses gute Bittgebet. Aber heutzutage, liebe Geschwister, wir machen Bittgebet gegen unsere Kinder. Wir machen Bittgebet gegen unsere Töchter, gegen unsere Söhne. Subhanallah, wir sollten Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sache fürchten. Wie können wir Bittgebet gegen, wenn ihr wollt, dass eure Kinder besser werdet als ihr, weil wir sagen mir, ja, wir wollen, dass unsere Kinder es besser haben als wir. Und wir arbeiten hart und wir machen hart, und aber trotzdem schlagen und verfluchen und machen vom Feinsten, von höchster Stufe. Subhanallah, dann müsst ihr zu euren Kindern, wenn ihr wollt, dass sie besser werden, dann macht Bittgebet für sie. Wenn ihr selber schwach seid, wenn ihr es nicht hinkriegt, ihr seid schon zu alt, versucht, gebt euch Mühe. Wenn ihr einen Fehler gemacht habt, geht zu eurem Kind, euer Kind ist 16, 17, sagt, guck mal, mein Sohn, guck mal, meine Tochter, ich habe falsch gemacht, ich habe falsch, bitte verzeih mir. Wallahi, diese auch einmal, das Kind, das fängt an zu weinen und die ist froh darüber und an diesem Moment wird es anders zu dir sein, weil du dich änderst und weil du Bittgebet für dein Kind machst. Subhanallah. Ein weiterer Nutzen sieht man die Wichtigkeit der Eltern und das Verständnis von Wissen, das Verständnis von Pflicht und freiwillig. Die Mutter hat ihn gerufen und er war im freiwilligen Gebet. Der Mutter zu gehorchen ist Pflicht und das, was er tat, war eine freiwillige Tat. Die Gelehrten sagen, wenn dich deine Mutter oder dein Vater ruft und du bist im freiwilligen Gebet, brich dein Gebet ab. Weil deine Mutter oder dein Vater zu gehorchen, ist wichtiger als diese freiwilligen Gebete. Brich dein Gebet ab, sofort. Geh zu deinem Vater, geh zu deiner Mutter. Was willst du? Wie kann ich dir dienen? Was möchtest du? Sag, befehl mir und ich tue sofort. Natürlich im Gehorsam, im Kreis, im Gehorsam zu Allah. Solange es nicht rausgeht, zum Ungehorsam von Allah führt, ich bin da. Sag, ich tue das. Ja? Und sogar die Gelehrten gehen einen Schritt weiter, die sagen, wenn es Pflichtgebet ist, dann verkürze es. Weil es ist Sunna im Pflichtgebet lang zu machen. Ja? Aber es ist keine Pflicht. Wenn dich deine Mutter ruft und du bist vielleicht Imam oder du betest alleine zu Hause Pflichtgebet, deine Mutter ruft dich, sag komm und komm. Ja? Komm mein Sohn, wir wollen das, wir brauchen dich, komm. Dann bitte dann mach, ich sage nicht bitte Rakete, sondern bitte kürzer. Ja? Nicht, dass du tick machst, sondern da, schon angenommen, aber kürzer, nicht, dass du länger betest. Das sagen die Gelehrten, schaut mal. Was? Um die Eltern zu ehren. Allah subhanahu wa ta'ala, er bringt so oft im Koran, dass das Schlimmste, was man tun kann, Allah Schirk zu machen und im selben Atemzug die Eltern schlecht zu behandeln. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das Beste, was du machen kannst, ist Tawhid in einem Atemzug. Und im selben Atemzug sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانِ. Und seid gut zu euren Eltern. Seid gut zu euren Eltern. So wichtig ist das. Und über die Eltern, subhanallah, die Eltern sind so wichtig, so gewaltig im Islam, dass wenn du ihnen schadest, so werdest du Schaden erleiden. Und das hat alles zusammen zu tun. Wenn du zu deinen Eltern schlecht bist, dann werden deine Kinder zu dir schlecht sein. Wenn du schlecht zu deinen Kindern bist, dann werden deine Kinder schlecht. Egal wohin, egal wie du in den Wald oder wo du in den Wald hineinschreist, so wird er zurückschreien. Deswegen, an beiden Seiten müssen wir anknüpfen, liebe Geschwister. Auf der anderen Seite sehen wir, wie wichtig es ist, die Gewissheit von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala gedenken, dass wir, wenn es uns gut geht, nicht wenn wir krank sind, weil die meisten, erst wenn sie krank sind, erst wenn sie Probleme haben, erst wenn sie im Krankenhaus liegen, erst wenn ein Unfall passiert, erst wenn jemand verstirbt, dann gedenken sie Allah. Dann sagen, ja Allah, warum? Und dann noch diese Aussage, Gewalt, warum? Subhanallah, Allah macht, was er will. Allah macht, was er will. Aber dein Fehler ist, du hast Allah subhanahu wa ta'ala nicht im Guten gedacht. Wenn du Allah im Guten gedenkst, es muss nicht sein, dass du die ganze Zeit betest, die ganze Zeit fastest, die ganze Zeit Koran isst. Aber es sollte eine Verbindung mit dir zu Allah sein. Gedenken zu Allah, mach Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha, sag diese Sachen. Gedenk, wenn du etwas Gewaltiges sagst, sag Subhanallah, wie hat Allah das gemacht? Und sag Alhamdulillah, schau auf dich selber. Schau auf dich selber, was dir Allah gegeben hat. Schau deine Kinder an, deine Mutter, deinen Vater an. Sag Alhamdulillah, mit was er mich gesegnet hat. Schau, was für einen Schlafplatz du hast. Und schau, wie die Kinder in Syrien, in Somalien, wie sie leben. Schau auf diese Sachen und sag Alhamdulillah, sei dankbar. Verbinde dich immer. Ich sag sogar, du gehst einkaufen und du findest keinen Parkplatz. Sag, ja Allah, gib mir einen Parkplatz. Ständige Verbindung zu Allah. Das ist, was es ausmacht. Erwähne Allah im Guten. So lässt er dich nicht im Stich, wenn es dir schlecht geht. So lässt er dich nicht im Stich, im Schlechten. Und die Fitna einer Frau ist gewaltig. Das ist die nächste Nutzen, was wir daraus ziehen können. Wenn eine Frau zu dir kommt und sie versucht dich zu verführen und du ihr widerstehst, dann rettet dich Allah subhanahu wa ta'ala, so wie er seinen Diener Jurayj gerettet hat. Schaut mal, dieser Diener Jurayj, seine Mutter hat gegen ihn Bittgebet gemacht. Und diese Heuchlerin, diese Prostituierte, hat eine List gegen ihn gemacht. Und trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn befreit von dieser Sache. Und er hat ihn diese Befleckung vom Schmutz weggenommen. Heutzutage, liebe Geschwister, wenn heute einem vorgeschmissen wird, er hat Zina gemacht, er hat geklaut, er hat Drogen genommen. Und er hat es nicht getan. Und es wurde eventuell bewiesen, trotzdem ist ein Hauch im Gedanken der Leute, der wurde doch mal beschuldigt. Ja, dieses bleibt drin, geht niemals weg. Leider, wir sind in so einer Gesellschaft, geht niemand, der wurde beschuldigt, so und so zu machen. Ja? Aber schaut mal, wenn ihr aufrichtig zu Allah subhanahu wa ta'ala seid, vor allem über dem siebten Himmel, er spricht euch frei. Er lässt ein kleines Kind sprechen, das noch nicht mal sprechen kann. Ja? Und sagt, der ist frei. Und dann ist auch diese Befleckung von dem Herzen, von dem Kopf weg, von den Menschen, subhanallah. Allah, liebe Geschwister, es zeigt auch, wie wichtig es ist, auch wenn du wenig Wissen hast. Weil dieser Diener Jurayj, hätte er Wissen, dann wüsste er, dass das Recht von seiner Mutter gewaltiger ist als dieses freiwillige Gebet. Aber er wusste nicht. Aber trotzdem, eine Sache hat er gemacht. Er hat von dem, was er wusste, hat er gehandelt. Das, was er wusste, hat er gehandelt. Das heißt, egal wie wenig du weißt, solange du das aufrichtig machst für Allah subhanahu wa ta'ala, solange du danach handelst, ist das besser, wie wenn du viel weißt und nichts davon machst. Das sind viele Nutzen, liebe Geschwister, was wir daraus ziehen können. Ja? Und wir müssen darauf aufpassen, Wallahi, wir müssen darauf aufpassen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch, er sagt, hätte die Mutter von Jurayj Bittgebet gemacht, dass er geprüft wird in seiner Religion, dass er vielleicht abfallen kann von seiner Religion, dass er nicht mehr Muslim ist, doch hätte Allah subhanahu wa ta'ala diese Bittgebet angenommen. Man muss aufpassen, auf beiden Seiten. Die Eltern müssen aufpassen, was sie Bittgebet machen gegen ihre Kinder. Und die Kinder müssen aufpassen und sich Wissen aneignen über bestimmte Sachen. Ja, man zeigt, man sieht hier, wie wichtig das Wissen ist, ja, in bestimmten Angelegenheiten. Und natürlich nicht zu vergessen, Gerüchteküche. Klatsch und Tratsch. Ja. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا. Wenn zu euch ein Frevler, ein Sünder kommt, und diese Frau war eindeutig eine Sünderin, ja, und die kommt mit euch zu euch eine Nachricht, فَتَبَيَّنُوا. Dann klärt das auf. Dann sagt ihr, bringt doch den Beweis. Zeigt, wo ist die Wahrheit. Fatabayyanu. Fatathabbatu. In einer anderen Überlieferung. So, zeigt das. Wie ist die Wahrheit? Sie glaubt nicht einfach jedem, der hergekommen. Nicht jeder Mensch ist gleich. Wenn es ein rechtschaffener, aufrichtiger Mann ist, aufrichtige Frau ist, dann kannst du glauben. Aber wenn es ein Sünder ist, es ist bekannt für seine Sünden und seine Sünden sind offenkundig. Und er erzählt dir etwas noch über einen guten Mann, über eine gute Frau, ja, macht diese Gerüchteküche, dann glaubt das nicht sofort, sondern sucht nach der Wahrheit. Ja, sucht nach der Wahrheit und glaubt nicht jedem Klatsch und Tratsch, liebe Geschwister. Und das Vertrauen zu Allah subhanahu wa ta'ala, und damit beende ich das. Das Vertrauen zu Allah subhanahu wa ta'ala ist sehr, sehr wichtig in dieser Sache. Wenn dieser Mann kein Vertrauen hätte, ja, Es ist nicht normal, dass jemand zum Tode verurteilt wird, ja, und er betet zwei Rekka und fasst das Kind an und fragt das Kind ist zwei Tage alt, wer ist dein Vater? Außer du hast diese Gewissheit zu Allah, dieses Vertrauen zu Allah, dass Allah dich nicht im Stich lässt, weil du Allah subhanahu wa ta'ala immer erwähnt und gedacht hast. Und schaut mal, liebe Geschwister, es ist mir noch eine Sache eingefallen. Schaut mal, warum dieser Jurayj, dieser Diener Jurayj, dieser normale Diener von Allah subhanahu wa ta'ala geprüft wurde, warum das Bittgebet angeboten wurde. Er hat gebetet, liebe Geschwister. Er hat etwas für Allah gemacht und er hat seine Mutter nicht gehorcht und hat gebetet für Allah. Deswegen wurde das Bittgebet gemacht. Wie ist es heute? Wir sitzen vor dem Fernsehen. Unsere Mutter ruft. Wir hören nicht. Wir sitzen vor Xbox, vor PC, vor Facebook, was weiß ich. Und unsere Mutter ruft und wir hören nicht. Wir sind draußen, wenn wir Fußball spielen. Und unsere Mutter ruft und wir hören nicht. Wir sagen sogar, Mama, lass mich in Ruhe. Wie kannst du deine Mutter, wie kannst du deinem Vater so reden? Wie kannst du das machen? Natürlich, Kinder sind auch gestresst. Kinder sind auch Menschen, haben auch Gefühle. Aber ittaqullah, fürchtet Allah in dieser Sache. Schaut mal, der war am Beten und das Bittgebet wurde angenommen von seiner Mutter. Wie ist es, wenn du am Spielen bist, wenn du am Machen bist, wenn du am etwas Schlechtes machen bist? Und du, wie heutzutage, subhanallah, wir sehen diese Prostituierten im Fernsehen und wir gucken im Fernsehen in ihre Gesichter. Und es ist normal geworden, dass wir diese Prostituierten im Fernsehen sehen, dass sie tanzen und machen. Und wir gucken die an und erfreuen uns daran. Subhanallah, damals war das eine schlimme Sache. Deswegen hat sie Bittgebet mit dieser Sache gemacht, dass du die Gesichter der Prostituierten sind. Heute, wir sind im Fernsehen und wir gucken das an und wir freuen uns und lachen und unsere Mutter ruft und wir hören nicht. Subhanallah. Unser Vater ruft und wir hören nicht. Subhanallah. Und dann machen sie Bittgebet und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn dieses Bittgebet angenommen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das richtige Wissen geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden verzeihen, uns vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer stets gut gegenüber behandeln lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Eltern immer Bittgebet für uns machen lassen und nicht gegen uns. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Kinder, ihre Eltern ehren lassen und sie nicht schlecht behandeln lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern, die arm sind auf der ganzen Welt, ihnen Versorgung geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern auf der ganzen Welt helfen. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Faqimus salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.